Weißt du, eines Tages muss jeder eine Wahl treffen. Der eine entscheidet sich für das süße Leben, der andere dient einer höheren Sache. Und welchen Weg hast du gewählt? Welchen Weg ich gewählt habe? Ich sag's mal so, meine Helden sind alle tot. Die letzten Tage der Republik und es dämmert schon, das NWO-Experiment scheitert wie die Sowjetunion. Sie bereiten sich vor auf die Rebellion und in einer Menge junger Deutscher brennt ein neues ungeheuerlich Feuer. Sie sind fertig mit all den Heuchlern und ich erst. Auf den Staat, der mich ficken will, gebe ich keinen Fick mehr. Alles Relevante wird intern geregelt. Mit jedem Tag, der vergeht, kommen sie ihrem Ziel einen Schritt näher. Sie sind das Böse, die ultimativen Haschspritzen. Vergiften Rassen, wenn sie Hautfarben zu Matsch mixen. Keine Nation, keine Tradition und nix, was halt gibt, wird in ihrer kranken Imagination noch einen Platz finden. Und nur einer, der von festem Willen ist. Wenn alle Stimmen verklingen, Trommelwirbel in der Stille ist. Wer irre ist, bereit sich selbst zu drillen ist. Sieht gegen sie einer wie du, wenn du Mut genug in dir findest, dann bist du es. Jetzt trifft die Wahl der Wahlen, der du für immer folgst. Dein Herz wird es dir sagen, wählst du Blut oder Gold. Wahrhaftig sein heißt leiden, doch bringt den höchsten Stolz. Auch du musst dich entscheiden, wählst du Blut oder Gold. Für mich war Musik nie ein Selbstzweck, deshalb bin ich auch nicht der Held jetzt. Charterfolg fällt weg, besessen von Rap, wachs ich weit wie die Weltesche. Wär ich beim Weg, wenn ich Interesse an Geld hätte? Ich nehm das Feindbild ins, wie sie ob Scheiße links auf. Gleichgesinnte, die in echt Faker als Freiwild sind, Chor. Mit nem Grinsen in die Scheißbild, ich benenne den Feind offen. Macht ihr Blender mal weiter auf Pazifisten. Mein Kampf ist einer, nur wer wahrhaftig ist, kämpft ihn auf. Ermäßigung will, schaut NTV, Weidel und ihre Lesben. Schau, ein Haufen voll feiger Nerds in Blau. Tropfende Grotten in nem Parlament, das dringend wieder Schwänze braucht, die endlich auf. Räume mit der Schauer mehr, mit all den verfaulten Fairrätern. Deutschland braucht wieder Männer, die sein Vertrauen nähern. Denn ein Mann, der Weltanschauung lebt, der ist tausend wert. Wer willst du sein? Wessel oder Stauffenberg? Jetzt trifft die Wahl der Wahlen, der du für immer folgst. Dein Herz wird es dir sagen, wählst du Blut oder Gold. Wahrhaftig sein heißt leiden, doch bringt den höchsten Stolz. Auch du musst dich entscheiden, wählst du Blut oder Gold. Wir sind jeden Tag umgeben von peinlichen Nieten, umgeben von Schildern, die uns unsere eigene Meinung verbieten. Umgeben von Asylanten, die Deutschen das Leben nehmen, während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen. Fuck, ich nehm weg dieses Stück Text jetzt, Sammy Deluxe weg, Max Damage. Der Rapper, der wirklich für deutsche Kids rappt. Einer, der Gewissen weckt, keiner, der sein Gesicht versteckt. Keiner, der im Internet anders ist als er ist in echt. Sie sagen, dass meine Texte rassistisch sind und ich ein fanatischer Kämpfer für Hitler bin. Manche stimmt, in einer Welt voller Wimmerlinge spiel ich nicht die Opferrolle. Doch geh nach vorne in die vollen Todeszorn, ich erinnere mich mit so starker Bindung an meinen Großvater. Helden im Felde, die Seele Mondkrater. Und doch, ich bleib ohne Hader bis zum Tode wie Maler. Ich würd nie umkehren, selbst wenn ich noch die Wahl hab. Der Kampf für Deutschland ist die Krone des Daseins, es ist mein Blut. Jetzt trifft die Wahl der Wahlen, der du für immer folgst. Dein Herz wird es dir sagen, wählst du Blut oder Gold. Wahrhaftig sein heißt leiden, doch bringt den höchsten Stolz. Auch du musst dich entscheiden, wählst du Blut oder Gold.